Nach der Niederlage des Welfen, die auf die Welt den tiefsten Eindruck machte, beginnen die Triumphe im Leben des Kaisers. Schon das Ansehen des über 60 Jahre alten Herrschers macht es jedem Gegner unmöglich, sich mit ihm zu messen. Es folgen Jahre der deutschen Geschichte, an die wir nur mit Herzensfreude denken können. Da reiten tausende deutscher Ritter, aber auch viele Welsche, zu dem stolzen Ritterfest von Mainz, wo Barbarossa zu Pfingsten seinen ältesten Söhnen die Schwertleiter erteilt. Umgeben von der Krone der Ritterschaft, den mächtigsten Fürsten und von edlen Söhnen, ist er der wahrhaft kaiserliche Gastgeber. Im Turniere erprobt er seine ungebrochene Jugendkraft. An diesem Feste sollen 70.000 Ritter teilgenommen haben, zahllose Spielleute und Gaukler. Hier begegnen sich der deutsche Epiker Heinrich von Veldicke und der französische Minnesänger Guillot von Provence. Der Rotbart kann dieses Fest in stolzester Ruhe begehen, denn auch mit den Lombarden ist Frieden geworden, schon 1183, ein Jahr vor dem Mainzer Hoftag. Der Friede von Konstanz stellt die Oberherrschaft des Reiches über die Städte wieder her, indes der Hohenstaufer erkennt den Lombardenbund an und gesteht den Städten die Regalien innerhalb ihrer Mauern vollkommen zu, gegen Treueid der gewählten Konsuln und Einholung der Belehnung durch den Kaiser. Außerhalb der Stadtmauern bleiben den Städtern die Regalien, auf die kein Recht des Reiches besteht. Aber die Städte können auch dieses Recht durch eine Pauschalsumme ablösen. Wertvoll ist dem Kaiser eine einmalige Zahlung des Bundes in der Höhe von 15.000 Mark Silber. Im Gerichtswesen bleibt der Blutbann dem Kaiser, der auch Instanz für Appellationen ist. Zur Krönung, aber auch beim Durchgang von Reichsheeren haben die Städter die üblichen Leistungen aufzubringen. Auch müssen sie dem Kaiser seinen italischen Besitzschützen helfen. Die Stadt Alessandria erlangt die Verzeihung Friedrichs. Sie wird eine kaiserliche Festung und unter dem Namen Caesarea noch einmal gegründet. Über die Frage der mathildischen Güter droht Streit mit dem Papste auszubrechen. In Trier hat die Kurie unter offenkundiger Verletzung des Konkordates dem unterlegenen Kandidaten die Weihe erteilt. Eine persönliche Aussprache in Verona zwischen Papst Lucius III. Und dem Kaiser im Herbst 1184 führt zu keiner Lösung. Barbarossa stimmt der von dem Papst befürworteten vorzeitigen Rückkehr Heinrichs des Löwen zu, erreicht aber nicht die gewünschte Kaiserkrönung für seinen Sohn. Zur selben Zeit aber ist dem Hohenstaufen ein diplomatisches Meisterstück gelungen. Er hat seinen Thronerben Heinrich mit der einzigen Erbin des Königreiches Sizilien, mit Konstanze, der Tochter des berühmten Roger II., verlobt. Die Braut ist allerdings 11 Jahre älter, indes diese Bedenken haben im Mittelalter eine nur geringe Rolle gespielt. Dem alten Kaiser aber muss es als Krönung seines kampfreichen Lebens erschienen sein, dass nun das reiche, so lange feindliche Unteritalien seinem Hause zufallen soll. Gelingt es Heinrich, die Krone des gesegneten Landes zu erhalten, dann besitzt er einen wohlgeordneten Staat mit reichen Einnahmen, eine Flotte, die dem Kaisertum bisher stets gemangelt, dann umspannt der Besitz der Hohenstaufen die ganze Halbinsel, dann sind gegen päpstliche Drohungen im Norden die Reichsministerialien von Tuscien und im Süden das Heer Siziliens zum Einmarsch in den Kirchenstaat bereit. Der alte Held mag diese Verlobung selbst als ein Meisterstück empfunden haben. In Mailand, das trotz aller Einflüsse der Kurie auf der Seite des Kaisers bleibt, findet am 27. Jänner 1186 die rauschende Hochzeit statt. Der junge Heinrich wird durch den Patriarchen von Aquileia zum König von Italien gekrönt. Der Kaiser verleiht ihm den Titel Cäsar. Das Reich schickt sich an, die Weltherrschaft zu erstreiten. Die beunruhigte Kurie ist gegen Friedrich ohnmächtig. Sie versucht nun, die deutsche Kirche dem Kaiser aufsässig zu machen, und wirklich fällt der von Friedrich so sehr geförderte Kölner Erzbischof Philipp von Heinsberg vom Kaiser ab. Er knüpft mit dem Welfen an, der verdächtige Fäden nach England und Dänemark spinnt. Aber der Rotbart ruft behend einen Reichstag nach Gelnhausen zusammen, wo die Fürsten und Bischöfe der Aufhetzung durch den Papst entschiedenes Nein sagen. Der gedemütigte Urban III. Stirbt im nächsten Jahre, 2 Tage nach der Meldung von der Einnahme Jerusalems durch die Mohammedaner. Nun folgen 2 kaiserfreundliche Päpste, die den Hohenstaufen für einen Kreuzzug gewinnen wollen. Die Trierer Angelegenheit wird nach Wunsch des Kaisers geschlichtet. Der Kölner Erzbischof aber, der sich mit den Engländern verbündet hat, muss demütig die Verzeihung des bereits zum Kampfe gerüsteten Herrschers suchen. Schon aber greift das Schicksal in das Leben des unbesiegten Hohenstaufen. Der Fall Jerusalems hat Mittel- und Westeuropa zum Kreuzzug aufgeregt und allem voran rüstet der Kaiser. Er, das Reich also, nicht mehr wie beim ersten Kreuzzug der Papst, steht nun an der Spitze des Abendlandes. Die Machteinbüße durch den Investiturstreit ist überwunden. Barbarossa, der das furchtbare Versagen beim Kreuzzug Konrads miterlebt hat, trifft die sorgfältigsten Vorbereitungen. Ausziehen darf nur ein Ritterheer, das sich verproviantieren kann, also über eine bestimmte Zahlungskraft verfügt. Es ist ein Zeichen für den hohen Wohlstand von damals, aber auch für die sinnlose Vergeudung von Menschenkraft, dass 100.000 deutsche Ritter in das Kreuzheer eingetreten sein sollen. Der alte Meister bereitet den Feldzug auch diplomatisch denkbarst gründlich vor, durch Verträge mit Ungarn, dem Großschugan von Serbien, mit Byzanz, sogar mit dem Sultan Kilic Arslan von Ikonium. Auf dem Hoftage Christi zu Mainz nehmen der Kaiser und sein ältester Sohn Friedrich von Schwaben das Kreuz. Der unverlässliche Löwe wird vor die Entscheidung gestellt, mit dem Kaiser ins Heilige Land oder noch einmal auf 3 Jahre nach England zu gehen. Der trotzige Mann zieht das Letztere vor. Im Mai 1189 bricht das Kreuzheer von Regensburg auf. In Wien weilt der Rotbart zum letzten Mal in einer deutschen Stadt. Bis nach Byzanz klappt der Zug den Verträgen gemäß. Der unverlässliche Kaiser Isaac Angelo fürchtet einen Angriff des deutschen Heeres. Die Serben und Bulgaren aber fordern den Kaiser auf, Konstantinopel zu erstürmen. Einen Augenblick schwankt der greise Held. Da steigt vor seinen Augen das Ziel der Fahrt auf. Es geht nicht um übermütige Eroberung, es geht um das Heilige Land. Der Deutsche in Friedrich versagt sich dem Abenteuer, er verschont das sturmreife, müde Byzanz. In dem von ihm erzwungenen Vertrag von Adrianopel 1190 begnügt er sich mit den notwendigen Sicherheiten für den Durchmarsch. Aber durch den Tod des Sultans von Ikonium ist das Abkommen hinfällig und das deutsche Heer wird bei Philomelium auf dem schwächenden Landwege angefallen. Bei Ikonium kommt es zu einem gewaltigen Schlachtgetümmel, in welchem der alte Kaiser mitten im Handgemenge ficht, während sein Sohn Friedrich die Stadt erstürmt. Die Türken sind geschlagen. Nun werden die Pässe von Zilizien überschritten, der Fürst der Armenier, Leo II., erbittet die Krone aus der Hand des Hohen Staufen. Schon geht es die Küstenebene hinab und das Ärgste ist überwunden. Da stirbt der Kaiser, der eben noch in jünglinghafter Frische mit seinem Ross durch den Bergstrom Salew geschwommen, bei einem Bad, zu dem der heiße Tag unwiderstehlich verlockt. Es ist am 10. Juni 1190, da der unbezwungene Barbarossa seinem Volk entrissen wird. Von seinen Erdentagen aber geht ein Leuchten aus, das heute noch widerstrahlt, wenn wir die Dichtungen von deutscher Ritter- und Heldengröße lesen, die so kurz nach seinem Tode erschienen sind. Hartmanns kristallene, einschmeichelnde und ehrliche Epen, der melodische Tristan des Meisters Gottfried, des Eschenbachers kühner Parzival, die Lieder Walters und das gewaltige Nibelungenlied mit seinen in der Völkerwanderung wurzelnden Heerzügen und Heldenschicksalen.